Hallo Björn, hier ist der Oboman. Ich wollte mit dir einen Audiokommentar zu deiner letzten Folge zum Bericht mit dem Handbike von Innsbruck nach Venedig schicken. Ja, ich habe die Folge komplett gehört. Ich war länger jetzt mit dem Auto unterwegs und hatte es so ein bisschen vor mich hergeschoben. Ganz ehrlich, auch bin nicht so ein großer Freund von Reiseberichten, obwohl ich ja selber gerade im Umbogenkum das auch mal probiert habe. Und die lange Folge 3 Stunden, da dachte ich, was wird da alles in jedem kleinsten Detail erzählt? Weiß nicht. Egal, ich war jetzt auf einer längeren Autofahrt, habe das reingemacht und war von Anfang an gepackt und gefesselt von euren Berichten. Das Schöne daran war, dass eben deine Mitreisenden mitgesprochen haben. Eigentlich war es kein Reisebericht, sondern eine lockere und angenehme Unterhaltung von allen dreien, die da mitgefahren sind. Jeder hat es aus seiner Sicht beschrieben. Und natürlich hat man erfahren, was alles passiert ist und wie es dazu gekommen ist. Aber es war durchweg, durchgehend immer super interessant. Also es hat wirklich riesig Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Ich hatte das vorher ja schon beobachtet und auch mitbekommen, dass du diese Reise unternehmen möchtest. Und ich hatte natürlich auch schon auf dem Plan, da war ja mal irgendwo gestanden, dass ihr genau dann und dann in Innsbruck am Goldenen Dachl starten wolltet. Und da wäre ich natürlich gerne schnell rübergefahren. Also schnell, ich brauche auch 2 Stunden, aber das ist ja kein großes Ding. Ich wäre wahnsinnig gern nach Innsbruck gekommen, hätte euch da getroffen, aber an dem Tag hatte ich Dienst, hatte Konzert, ging gar nicht. Wenige Tage später war ich ja dann doch mit dem Motorrad unterwegs. Aber es war natürlich alles nicht so, dass sich unsere Wege hätten gekreuzt. Obwohl auf dem Brenner standen wir ja beide an derselben Stelle, an dieser berühmten Säule. Mich hat es da ja hin verschlagen wegen Geocaching und ihr seid auch an der Säule gestanden. Das finde ich dann in so einem Bericht schon spannend, wenn man sagt, Mensch, da waren die genau auch an dieser Stelle und irgendwie der Geist ist noch da, nur die Zeiten waren unterschiedlich. Dann die gesamte Reise für mich ohnehin interessant, weil ich eigentlich alle Gegenden, alles, was beschrieben ist, von München, meiner Heimatstadt, angefangen. Sorry, dass die Allianz Arena dunkel war. Ich glaube, die haben das abends ein paar Stunden an und dann wird es ausgeschaltet. Und ihr wart ja mitten in der Nacht dort, da ist es dann da leider dunkel. Sieht nämlich super aus, wenn das rot oder weiß angeleuchtet ist. Blau ist vorbei, 60 München spielt da nicht mehr. Ja gut, ihr seid dann in Innsbruck gestartet. Ich kenne das Goldene Dachl. Ich habe dort sogar schon musikalischen Auftritt direkt dort gehabt und in der Hofburg. Und dann der ganze Weg da über den Brenner, das kenne ich alles mit Auto, mit Motorrad, mit dem Fahrrad nicht. Aber ich weiß eben, wovon ihr sprecht, ob das dann Matrei ist. In Steinach haben wir auch schon Urlaub gemacht. Dann durch die Dolomiten durch und dann sowieso am Ende Venedig, Venedig, eine Stadt, in der wir sehr, sehr oft sind, da kenne ich ganz, ganz viel. Und wenn wir da auf dem Campingplatz sind und nach Venedig mit dem Schiff rüberfahren, dann ist auch unser erster Weg nach Burano, nicht nach Venedig, weil alle Touristen fahren nach Venedig und wir fahren mit den Morgenpendlern ganz in Ruhe nach Burano. Das ist eine tolle Atmosphäre. Dann rüber nach Murano, Glasbläser, dann gibt es da direkt an der Kirche einen leckeren Italiener. Pizzeria, eigentlich ein Deutscher, der aber wie ein Italiener ist, und dann nach Venedig. Also mir hat das alles super Spaß gemacht, der Bericht wirklich spannend, auch die ganzen technischen Details, wie das so mit den Fahrrädern und diesem Handbike, das dann da vorne an dem Rollstuhl dranhängt. Zum Wetter, da muss man sagen, Wetterberichte aus dem Oberallgäu sind nicht immer zutreffend. Zum Beispiel wurde aus dem Oberallgäu Anfang September schon der Herbst verkündet, während ich hier im Ostallgäu, ich wohne ja jetzt im Ostallgäu, das ist so die Gegend Kaufbeuren, Markt Oberdorf, Füssen, bei über 30 Grad noch in unserem Campingplatz See gesessen bin. Was allerdings zutrifft, die Nachrichten aus dem Oberallgäu, ist, dass wenn man sich in die Berge begibt, doch sehr genau überlegen muss, was man tut. Weiter oben ist es einfach kälter, auch im Sommer. Die Temperaturen fallen einfach ganz stark. Aber ihr habt es doch richtig gemacht, hier das Thema Winterreifen vorsorglich drauf machen. Also bravo, kann ich nur sagen. Sehr, sehr gut gehandelt. Und ja, ansonsten ist es frisch da oben. Das ging mir ja mit dem Motorrad auch so. Mein Audiokommentar ist heute etwas länger. Ich denke, für eine 3-Stunden-Folge darf man ruhig mal 5 Minuten Audiokommentar machen. Aber damit wäre ich jetzt dann doch am Ende. Nochmal Bravo zu diesem ganz tollen Bericht. Und wie ich höre, nächstes Jahr Bodensee bis zum Königssee. Also da wird eh berichtet, aber da wird schon irgendwas zusammengehen, dass ich euch dann auf der Fahrt, kommt er ja im Prinzip bei uns vorbei, und dass sich da irgendwie ein Treffen arrangieren lässt, das wäre natürlich super klasse. Ja, viel Spaß weiter beim Podcast. Liebe Grüße aus dem Ostallgäu bei übrigens traumhaften 22 Grad Wetter heute, Mitte Oktober. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Oboman.